Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Schon seit dem Mittelalter gibt es Benimmbücher mit kniffligen Vorschriften. Wer aber heute noch Angst hat, vielleicht zum falschen Besteck zu greifen, der kann sich mit diesem Satz trösten, aus einem Benimmbuch aus dem 16. Jahrhundert. Es ist besser, sich mit anderen zu blamieren, als alleine alles richtig zu machen. Welcher Mann sich recht besinnet, wenn er zu essen beginnet, so rühr er nichts denn sein Essen an mit der Hand. Das ist wohlgetan. Die allermeisten Menschen verbinden mit dem Begriff Manieren Tischmanieren. Also wie man an der Tafel sitzt, wie man mit dem Besteck umgeht, wie man die Weingläser handhabt und so weiter und so weiter. Und in der Tat war es so, dass die ersten Schriften, die sich mit dem Thema Manieren beschäftigt haben, sich auf die Tischmanieren bezogen haben. Das geht zurück bis ins hohe Mittelalter. Im Hochmittelalter entdeckte der europäische Adel das feine Benehmen. Sprich nicht mit vollem Mund. Kratz dich nicht beim Essen, rülpse nicht und stochere nicht mit dem Messer zwischen deinen Zähnen herum. Manieren haben immer zweierlei Aspekte. Der eine ist getragen von Rücksichtnahme, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, also auch von einer inneren Haltung, dass ich dem, der mit mir Umgang hat, den Umgang mit mir leicht und angenehm mache. An den Königs- und Fürstenhöfen versammelten sich viele Menschen auf engem Raum. Regeln für sozialverträgliches Verhalten halfen, Konflikte zu vermeiden. Bei einem Burgsaal voller Krieger mit spitzen Messern in der Hand ist der Vorteil rücksichtsvollen Benehmens unmittelbar einsichtig. Und der zweite Aspekt ist aber, der ist sozial oft viel durchschlagender, dass ich mich durch meine Manieren, durch ein verfeinertes Benehmen auch abgrenze. Manieren können auch ein sogenanntes Distinktionsmerkmal sein, über das sich bestimmte Schichten definieren. Die Museumskuratorin Uta Bernsmeier hat sich für eine Ausstellung mit der Geschichte der Manieren beschäftigt. Die Edelleute des Mittelalters wollten sich abheben vom gemeinen Volk. Sie bauten imposante Burgen, trugen kostbare Gewänder. Und beim Bankett bogen sich die Tische unter Speisen, die für gewöhnliche Sterbliche unerreichbar waren. Sie rangelten aber auch beständig mit den Standesgenossen um Status und Prestige. Denn die innere Hierarchie des Adels war keineswegs eindeutig festgelegt, während jeder darauf bedacht war, seinen Rang zu behaupten. Überdies wuchs in den aufblühenden Städten eine neue Konkurrenz heran von reichen Kaufleuten, die bei einem Wettbewerb in Völlerei mithalten konnten. Manche beißen vom Brot ab und tunken es dann wieder in die Schüssel, nach bäuerischer Sitte. Solche Unart legen die Höfischen ab. Auch mit eleganten Manieren, höfischem Benehmen setzte man sich von den Bauern ab. Und selbst diejenigen konnten sich dabei hervortun, deren Rang und irdische Güter sie an den Katzentisch der Adelsgesellschaft verbanden. So statusbewusst man war, empfand man sich auch als eine Rittergemeinschaft, der alle angehörten. Vom Kaiser bis zum kleinen Herrn, der mit Mühe Ross und Knappen unterhielt. Die Höfischkeit verband sie alle, auch in Friedenszeiten. Wonach steht der Pfaffensinn? Sie lehren gutes Benehmen, Wissen, Weisheit, aller Tugenden Kraft, Frieden, Scham und Furcht dazu. Die Anstandslehrer des Adels waren gebildete Kleriker. Das erste Benimmbuch in deutscher Sprache schrieb ein Italiener, Thomasin von Cerclere, am hochkultivierten Hof des Patriarchen von Aquileia. Aber diese allerersten Schriften aus dem Hochmittelalter waren nicht weit verbreitet. Das konnten sie gar nicht sein. Es war ja noch nicht die Zeit des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, sondern das waren Handschriften. Die zirkulierten im Hochadel, also an den Fürstenhöfen. Vor allem lernte man durch Beobachtung und Nachahmung. Höfischkeit war nicht auf Tischmanieren beschränkt. Sie umfasste das ganze Auftreten. Wie man den Körper pflegte, sich kleidete, sprach und sich bewegte. In allem kam es auf das rechte Maß und auf die schöne Form an. Im Tristan-Roman beschreibt Gottfried von Straßburg den Auftritt der Königstochter Isolde in einem kostbaren Mantel, den vor der Brust eine Perlenschnur schließt. Da hatte die Schöne eingeschlagen den Daumen ihrer linken Hand. Die rechte hielt sie gewandt ein wenig tiefer. Ihr wisset wohl, wo man den Mantel schließen soll, und schloss ihn höfisch fein mit ihrer Finger zweien. Die höfischen Manieren des Mittelalters waren ein komplizierter Code, den man lernen und lange einüben musste. Mehr als Hermelin und Zobel an Isoldes Mantel beweisen die Gesten ihrer Finger, dass sie eine Prinzessin ist. 1528 wurde in Venedig ein Buch gedruckt, das in ganz Europa ein Bestseller wurde, in viele Sprachen übersetzt und bis heute aufgelegt. Das Buch des Hofmanns, des italienischen Grafen Baldassare Castiglione. Der Graf war Höfling und Diplomat an den glanzvollen Renaissancehöfen von Mantua und Urbino und Gesandter des Papstes in Spanien. In seinem Buch lässt er eine hochkarätige kleine Gesellschaft in Urbino darüber diskutieren, was den idealen Hofmann ausmacht. Er muss auf allen Gebieten gebildet, glänzend in geistvoller Konversation und ein Athlet sein. Und alle Künste des Ritters beherrschen, inklusive des Turnierkampfs. Aber vollkommen ist dieser Wundermann nur, wenn er von Natur aus nicht allein Verstand, schöne Gestalt und ein hübsches Gesicht, sondern auch noch Anmut und, wie man sagt, das gewisse Etwas besitzt. Das bewirkt, dass er gleich beim ersten Anblick jedermann angenehm und liebenswert erscheinen muss. Diese Anmut allerdings ist keine Gabe der Natur, sondern die Krone seiner Selbstperfektionierung. Man muss jede Ziererei gleich einer spitzigen und gefährlichen Klippe vermeiden. Und, um eine neue Wendung zu gebrauchen, eine gewisse Nachlässigkeit zur Schau tragen, die die angewandte Mühe verbirgt und alles, was man tut und spricht, als ohne die geringste Kunst und gleichsam absichtslos hervorgebracht erscheinen lässt. Sprezzatura ist die Wortschöpfung, mit der Castiglione diese lässige Leichtigkeit bezeichnet. Im Hofmann geht es darum, wie man sich zum perfekten Werkzeug eines Fürsten macht, ohne eigene Ziele und Interessen, und wie man erfolgreich durch das Haifischbecken eines Hofes laviert. Fast zur gleichen Zeit erschien in den Niederlanden ein schmales Büchlein des weithin berühmten Gelehrten Erasmus von Rotterdam in lateinischer Sprache, in dem es auch um Erziehung und Benehmen geht, doch mit ganz anderem Tenor. Benehmenliteratur der vergangenen Jahrhunderte hatte ganz unterschiedliche Funktionen und man muss auch beachten, in welchem gesellschaftlichen Kontext sie standen. Zum Beispiel die Literatur, die Benehmenliteratur aus dem frühen 16. Jahrhundert zu Beginn der frühen Neuzeit, die stand im Zusammenhang mit der Bildungsbewegung des Humanismus. Und eine der schönsten Schriften ist vielleicht die von Erasmus von Rotterdam. Das ist eine kleine Schrift, die wendet sich an Lateinschüler, also durchaus auch an eine gesellschaftlich kleine Gruppe, an eine gesellschaftliche Elite. Und Erasmus macht diesen Jungen erstmal klar, dass sie sich bloß nichts einbilden sollen. Das Buch war lange Zeit Schullektüre, mit der die Jungen gleichzeitig Latein übten und ordentliches Benehmen lernten. Nun legten auch die wohlhabenden Bürger in den Städten, die Kaufleute und Handwerksmeister, Wert auf gute Manieren. Seinen Katalog von knappen, klaren Anweisungen beschließt Erasmus so: Das allergrößte und vornehmste Teil der Höflichkeit ist, dass du dich wohl nirgends vergreifest, doch anderer Fehl- und Missetat leichtlich verzeihen und einen Gesellen nicht deshalb für unwerter halten sollst, weil er etwas ungeschickte Sitten hat. Denn es gibt Menschen, die solche Grobheit der Sitten mit anderen Gaben ausgleichen. Kompliment nennt man Höflichkeiten, die man einem mit Worten und Gebärden bezeiget, ihn dadurch zu ehren und ihm seinen geneigten Willen zu zeigen. So definiert es Zedlers großes, vollständiges Universallexikon. Die Epoche des Barock machte daraus eine Wissenschaft, die jeder Mensch von Stand beherrschen musste. Auf Gemälden sieht man Herren in Anzügen mit kurzen Hosen und langen Jacken, mit wallender Löckchenperücke, in gespreizten Posen. Den Hut zog man mit einer weiten Armbewegung und machte dazu eine Verbeugung und eine Art Knicks. Die elegante Gesellschaft führte fortwährend ein Ballett auf und die Sprache tanzte gravitätisch mit. Komplimentierbücher, die Floskeln für jede Lebenslage anboten, verkauften sich wie warmes Brot. Die Grundregel war, dass, wenn man von sich selber redet, man solches in demütigen und bescheidenen Worten tue und dass man hingegen diejenigen mit Lob erhebe, mit denen man redet. Dies allerdings erforderte genaue Dosierung entsprechend dem jeweiligen Rangverhältnis. Die rituelle Selbstverkleinerung und Schmeichelei hatte auch klare Grenzen. Mit Leuten zu komplimentieren, denen keine Komplimente gebühren, zum Exempel Handwerksleuten, Knechten, Mägden, Bettlern etc., heißet, sich gemein und gering, den anderen aber hochmütig machen. Zum Exempel, wenn man zu einer Magd sprechen wollte: »Mademoiselle, wollen Sie Ihren Diener nicht so glücklich machen und die Schuhe putzen? Ich werde dafür bei aller Gelegenheit Proben eines erkenntlichen Gemüts ablegen.« Da es aber heißen sollte: »Susanna, putzet mir meine Schuhe.« Lieselotte von der Pfalz, die als Schwägerin Ludwig des 14. in Versailles lebte, konnte der deutschen Komplimentiererei und den gewundenen Anreden »Hochgedachte, Ihro fürstliche Durchlaucht« nichts abgewinnen. Die Franzosen kamen mit »Monsieur« und »Madame« aus. »Glaubt nicht, liebe Amelise, dass der Verstand in Komplimenten besteht. In meinem Sinn erscheint er vielmehr, wenn man wohl und natürlich schreibt. Die alberste Leute von der Welt können ein Kompliment behalten und schreiben, aber wohl von alles zu reden und einen kulanten Stil haben, das ist rarer, als ihr wohl meint.« Von dem strikten Hofzeremoniell allerdings wollte sie nicht lassen. Jede Lockerung schien ihr die Ordnung der Welt in den Grundfesten zu erschüttern. »Man weiß nicht mehr, wer man ist. Wenn der König spazieren geht, setzt jedermann den Hut auf. Geht die Duchesse de Bourgogne spazieren, hat sie alle Zeit eine Dame unter dem Arm. Die anderen gehen neben ihr her, man sieht also nicht, wer sie ist. Ich habe rechte Mühe, mich an die Konfusion zu gewöhnen. Es ist unbeschreiblich.« 1751 räumte der Philosoph und Dichter Christian Fürchtegott Gellert auf mit den geschraubt höflichen Musterbriefen der Komplimentierbücher. Man bediene sich also keiner künstlichen Ordnung, keiner mühsamen Einrichtungen, sondern man überlasse sich der freiwilligen Folge seiner Gedanken und setze sie nacheinander hin, wie sie in uns entstehen. So wird der Bau, die Einrichtung oder die Form eines Briefes natürlich sein. Schrieb er in seiner Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen. Von Umsturzideen noch weit entfernt, probte der aufgeklärte Bürger den aufrechten Gang auf dem Feld des Benimms. Er befreite sich von gekünstelten höfischen Manieren und feierte Natürlichkeit als neues Ideal. Der Juraprofessor Samuel Pufendorf sprach erstmals von einer natürlichen Würde, die jeder Mensch unabhängig von Stand und Rang besitze. Ein Jahr vor der Französischen Revolution erschien das Buch des Freiherrn Adolf von Knigge. Ratschläge zu Tischmanieren sucht man darin vergebens. Das Buch von Knigge heißt ja nicht umsonst über den Umgang mit Menschen und nicht über den Umgang mit Messer und Gabel. Vorschriften, wie der Mensch sich zu verhalten hat, um in dieser Welt und in Gesellschaft mit anderen Menschen glücklich und vergnügt zu leben und seine Nebenmenschen glücklich und froh zu machen. So könnte es auch heißen, schreibt Knigge im Vorwort der dritten Auflage. Der Freiherr entwirft eine Version der diplomatischen Klugheit, wie sie seit Castigliones Hofmann adliges Ideal war, für den bürgerlichen Gebrauch in allen Lebenslagen. Aber er verbindet das Ganze mit den Komponenten von Moral. Für ihn sind die ethischen Verpflichtungen die wichtigsten. Das heißt nicht, dass er zum Beispiel Hierarchien auflösen will, aber er will, dass die Würde eines jeden Menschen beachtet wird, und die Würde ist unteilbar. Ausgerechnet Knigges Name ist bis heute Synonym für Benimmbücher mit detaillierten Regeln und Vorschriften. Eine Flut von Ratgebern dieser Art überschwemmte den Markt im Kaiserreich. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte diese Literatur dann wieder eine ganz, ganz andere Bedeutung. Es war die Gründerzeit, in der neue soziale Schichten sich definierten, die mit den habituellen Gewohnheiten der alten Gesellschaft nicht so vertraut waren. Ein neureiches Großbürgertum kopierte den Lebensstil des Adels. Ärzte, Juristen und Wissenschaftler genossen ein gesteigertes Prestige. Der Wirtschaftsboom schuf ein neues Heer von Angestellten und Ingenieuren. »Wie soll ich mich benehmen?« war der Titel eines Handbuchs des guten Tones und der feinen Lebensart. Und diese Frage plagte Aufsteiger und solche, die von einer Karriere noch träumten. Vorliegendes Buch soll dir, lieber Leser, diese Formenlehre der Gesellschaft nahebringen. In diesem Bilde kannst du, lieber Leser, nun sehen, wie viel gesellschaftliche Routine du bereits besitzest und was dir auf diesem oder jenem Gebiete noch fehlt. Dieses Bemühen hatte etwas von einem Hase-und-Igel-Spiel, denn die Oberschichten veränderten ihre Spielregeln, wenn sie nach unten durchgedrungen waren. Als Kaffee noch aristokratischer Luxus war, pflegte man ihn aus der Tasse in die Untertasse zu gießen und aus dieser zu schlürfen. Als dieser Brauch in Bauernstuben ankam, war er im Adelspalais längst perdu. Im 19. Jahrhundert kam allerlei Spezialbesteck in Mode, das neue Hürden für Uneingeweihte schuf. Den gleichen Zweck erfüllten komplizierte Regeln für den Verzehr bestimmter Speisen. Den Spargel zu zerschneiden zeugt davon, dass man sich entweder die Geschicklichkeit nicht zutraut, ihn ganz zum Munde zu führen, oder dass man den Gebrauch vornehmer Kreise, die einzelnen Stangen mit der Spitze in die Soße getaucht, mit den drei Fingern der rechten Hand zum Munde zu führen, nicht kennt. Die ganze Manierenliteratur oder die Benimmliteratur der Gegenwart zielt ja genau darauf ab. Was muss ich machen, damit ich dazugehöre, damit ich meine Duftmarken setze? Ich muss die sozialen Codes beherrschen. Bei Goethe hieß es noch, willst du genau erfahren, was sich ziemt, so frage nur bei edlen Frauen an. Denn die Frauen seien am meisten an der Wahrung der Schicklichen interessiert. Als die Schwächeren seien sie darauf angewiesen, dass die Gesellschaft sich zivilisiert verhält und nicht das Recht des Stärkeren regiert. Dafür allerdings müssen die Frauen sich selbst Vorschriften unterwerfen, die ihnen enge Schranken auferlegen. Dieser Aspekt der Benimmregeln ist frappierend zeitlos. Zucht verwehrt den Frauen allgemein zu sitzen mit übergeschlagenem Bein, heißt es bei Thomasin von Zerkläre im Jahr 1216. Und so in einem Ratgeber von 1878. Wie unschön und deshalb von jeder guten Sitte verworfen ist beim Weibe das Überschlagen des einen Beines über das andere. In ihrer Autobiografie erinnert sich Johanna Schopenhauer an ihre Jugend in den 1780er Jahren. Ohne von einem Bedienten oder in dessen Ermangelung von ihrem Jungfermädchen sich folgen zu lassen, hätte keine Frau aus den höheren Ständen auch nur den kleinsten Weg über die Straße zurückgelegt. An öffentlichen Orten, auf der Promenade oder im Theater, ohne männliche Begleitung zu erscheinen, galt für unschicklich. Gut 100 Jahre später durften Frauen allein ins Kurbad reisen. Dort jedoch hatten sie sich vorzusehen. Eine einzelne Dame aber hat hier die Verpflichtung, sich der größten Zurückhaltung zu befleißigen, um ihren Ruf nicht zu gefährden. Weder in Toilette noch in Haltung oder Benehmen darf sie die allgemeine Aufmerksamkeit herausfordern. Und für weitere Ausflüge muss sie sich einer Familie anschließen. Fehlt es ihr für die abendlichen Reunions an einer passenden Begleitung, so muss sie denselben fernbleiben, während sie Konzerte und Wohltätigkeitsvorstellungen allein besuchen kann. Auf der Promenade, auf Spaziergängen, sei sie sehr vorsichtig in der Annahme von Herrenbegleitung. Am sichersten ist es, sie lehnt dieselbe ab und schließt sich anderen Damen an. Setzten Frauen sich über solche Regeln kühn hinweg, verstießen sie nicht nur gegen den Anstand im Sinne guten Benehmens, sondern auch gegen den Anstand im moralischen Sinn. Sie ruinierten ihren Ruf als ehrbare Frau. Und damit waren sie gesellschaftlich stigmatisiert und wurden zu Freiwild. Die mit schlichter, aber geschmackvoller Einfachheit gekleidete junge Lehrerin, welche täglich einen kilometerlangen Schulweg allein zurückzulegen hat, darf sich vollkommen sicher fühlen. Die kokett gekleidete, hübsche Konfektionöse gerät dagegen leicht in unerwünschte Begegnungen und gefährliche Abenteuer. Für die Näherin aus der Unterschicht gilt der bürgerlichen Frauen vorgegaukelte Tugendschutz von vornherein nicht. Die Restaurantszene in dem Film Pretty Woman von 1990 ist eine Paradelektion in Sachen Benimm und Anstand. Der Geschäftsmann Edward, Richard Gere, nimmt die Straßenprostituierte Vivian, Julia Roberts, mit ins Nobelrestaurant. Sie sitzen zu viert am runden Tisch. Vivian macht alles richtig. Serviette auf dem Schoß, Rücken gerade. Auf Schrimpsgabeln und Salatgabeln ist sie bestens vorbereitet. Doch der Kellner serviert Gänseleber auf Toast. Verstört inspiziert sie das Besteck. Der alte Herr am Tisch bemerkt ihre Not. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe nie kapiert, welche wozu gehört. Und nimmt ein Toastdreieck mit den Fingern. Gerettet. Aber schon folgt die nächste Katastrophe. Schnecken. Als Vivian endlich ein Gehäuse mit der Zange gepackt hat und das Tierchen herauszieht, flutscht es in hohem Bogen davon. Blitzschnell fängt der Kellner es auf und nimmt sofort wieder Haltung an. Das passiert ständig. Wichtiger als alle Vorschriften ist der Anstand, andere nicht zu beschämen. Wer dennoch fürchtet, am Besteck zu scheitern, kann sich mit der Maxime aus einem Benimmbuch des 16. Jahrhunderts trösten. Es ist besser, sich mit anderen zu blamieren, als allein alles richtig zu machen. Kulturgeschichte der guten Manieren. Ulrike Rückert hat in dezenter Unaufdringlichkeit über das Wesen von Anstand und Benimm im Laufe der Zeit berichtet. Es sprachen Andreas Neumann, Caroline Ebner und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Regine Elbers, Regie Eva Demmelhuber, Redaktion Thomas Morawetz. Eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen.